Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 1. Wenn Herr Wörlock des Morgens ausging, ließ er den Laden nominell in der Obhut seines Schwagers zurück. Das war durchaus angängig, denn von einer lebhaften Handelstätigkeit konnte man zu keiner Tageszeit sprechen und vor dem Abend ganz gewiss nicht. Herr Wörlock wandte nur geringe Aufmerksamkeit auf dieses sogenannte Geschäft. Überdies unterstand sein Schwager der Aufsicht von Frau Wörlock. Der Laden war klein und auch das Haus war klein. Es war eines jener rußverschmierten Backsteinhäuser, die es in so großer Zahl zu London gab, bevor überall in der Stadt mit Neubauten begonnen wurde. Der Laden ähnelte einer viereckigen Schachtel, deren Stirnseite aus einer vielfach unterteilten Schaufensterscheibe bestand. Tagsüber blieb die Ladentür geschlossen, des Abends stand sie allzu unauffällig angelehnt. Das Schaufenster enthielt Fotografien von mehr oder weniger entkleideten Tänzerinnen. Unscheinbare Paketchen, die aussahen, als enthielten sie Arzneimittel. Aus sehr schlechtem gelbem Papier gefertigte, verschlossene Umschläge, auf denen der Preis 2 Schilling und 6 Pence in dicken schwarzen Zahlen vermerkt war. An einem Stück Draht baumelten wie zum Trocknen aufgehängt einzelne Nummern uralter französischer Witzblätter. Ferner sah man eine verschmutzte blaue Porzellanschale, ein Kästchen aus schwarzem Holz, Fläschchen mit Wäschetinte, Gummistempel, einige Bücher, deren Titel Unschickliches ahnen ließen, etliche offensichtlich alte Ausgaben wenig bekannter, schlecht gedruckter Zeitschriften mit Titeln wie »Die Fackel«, »Der Gong«, aufreizenden Titeln, und die beiden Gaslampen im Fenster waren immer ganz heruntergeschraubt, sei es nun aus Gründen der Sparsamkeit oder der Kundschaft wegen. Diese Kundschaft bestand teils aus sehr jungen Männern, die sich eine Weile vor dem Fenster herumzudrücken pflegten, ehe sie überraschend durch die Tür schlüpften. Teils waren es gereiftere Männer, denen allerdings anzusehen war, dass sie schlecht bei Kasse waren. Unter den Letzteren gab es solche, die den Mantelkragen bis zum Schnurrbart aufschlugen und an deren Beinkleidern, die recht vertragen und nicht sehr kostspielig aussahen, Spuren von Schmutz hafteten. Die darin steckenden Beine nahmen sich im Allgemeinen auch nicht viel besser aus. Diese Herren drängten sich seitwärts herein, eine Schulter vorgeschoben und die Hände tief in den Taschen, als fürchteten sie, die Ladenglocke in Bewegung zu setzen. Die Schelle, die vermittelst eines Stahlbügels über der Tür befestigt war, konnte man so leicht nicht überlisten. Sie war hoffnungslos geborsten, doch ertönte sie beim geringsten Anlass des Abends im Rücken der Kundschaft unverschämt und bösartig. Sie schepperte. Und auf dieses Signal hin pflegte Herr Wörlock, das hinter dem Laden gelegene Wohnzimmer zu verlassen, eilig durch die verstaubte Glastür zu treten und hinter dem gestrichenen hölzernen Ladentisch zu erscheinen. Ihm war ein schläfriger Gesichtsausdruck angeboren. Er wirkte immer so, als habe er sich den ganzen Tag vollständig angekleidet auf einem ungemachten Bett gesuhlt. Einem anderen Menschen hätte solches Aussehen zum Nachteil gereichen müssen, denn im Kleinhandel hängt viel vom freundlichen und gewinnenden Auftreten des Verkäufers ab. Herr Wörlock kannte sein Geschäft indessen genau und ließ sich durch keinerlei ästhetische Bedenken in Hinblick auf seine äußere Erscheinung aus der Ruhe bringen. Mit festem, unverschämtem Blick, der eine abscheuliche Drohung zu verbergen schien, pflegte er daran zu gehen, einen Gegenstand über den Ladentisch hinweg zu verkaufen, der empörenderweise ganz offensichtlich das Geld nicht wert war, das bei dieser Gelegenheit den Besitzer wechselte. Zum Beispiel eine kleine Pappschachtel, dem Anscheine nach gänzlich leer, oder einen jener dünnen gelben Umschläge oder ein abgegriffenes broschiertes Buch mit vielversprechendem Titel. Gelegentlich geschah es auch, dass eine der vergilbten Tänzerinnen an einen Liebhaber verkauft wurde, ganz als sei sie jung und lebendig. Ab und an war es Frau Wörlock, die auf das Scheppern der geborstenen Schelle erschien. Winnie Wörlock war eine junge Frau mit vollem Busen in engem Mieder und breiten Hüften. Ihr Haar war stets ordentlich frisiert. Sie blickte ebenso unerschütterlich drein wie ihr Gatte und bewahrte hinter dem Schutzwall des Ladentisches eine Miene undurchschaubaren Gleichmutes. Ein in noch zartem Alter stehender Kunde empfand dann für gewöhnlich, angesichts der Notwendigkeit, mit einer Frau zu verhandeln, starke Beklemmungen und äußerte, Wut im Herzen, den Wunsch nach einer Flasche Wäschetinte im Wert von 6 Pence, Preis in Wirlocks Laden 1 Schilling 6 Pence, die er wieder auf der Straße verstohlen in die Gosse fallen ließ. Die abendlichen Besucher, die Männer mit den aufgeklappten Mantelkragen und den tief in die Stirn gedrückten weichen Hüten, nickten Frau Wörlock vertraulich zu und klappten ein paar Grußworte murmelnd das Ende des Ladentisches hoch, um das hinter dem Laden gelegene Wohnzimmer zu erreichen, das auf einen Flur und eine steile Treppe führte. Die Ladentür bildete den einzigen Eingang zu diesem Haus, in dem Herr Wörlock dem Handel mit zweifelhaften Gegenständen oblag, seiner Berufung als Hüter der Gesellschaft nachkam und seine häuslichen Tugenden pflegte. Diese waren stark ausgeprägt. Er war gründlich domestiziert. Weder seine geistigen noch seine physischen noch seine seelischen Bedürfnisse brachten ihn dazu, häufig sein Heim zu verlassen. Zu Hause fand er Bequemlichkeit für seinen Leib und den Frieden des ruhigen Gewissens im Verein mit Frau Wörlocks ehelichen Dienstleistungen und der ehrerbietigen Hochachtung seiner Schwiegermutter. Winnies Mutter war eine beleibte Frau. Sie litt an Atemnot und hatte ein großes, braunes Gesicht. Sie trug eine schwarze Perücke unter einer weißen Haube. Ihre geschwollenen Beine machten sie träge. Sie glaubte, aus einer französischen Familie zu stammen, was möglicherweise zutraf, und nach den langen Jahren, die sie als Gattin eines etwas ordinären konzessionierten Schankwirtes verbracht, hatte sie sich die für das Witwendasein erforderlichen Mittel verschafft, indem sie möbliert an Herren der besseren Stände vermietete. Ihr Haus lag in einer ehemals vornehmen Gegend an einem Platz nahe der Vauxhall Bridge Road, der noch zum Bezirk Belgravia gehörte. Dieser topografische Umstand kam ihr bei der Anpreisung ihrer Räumlichkeiten zugute. Trotzdem waren die Mieter dieser verdienstvollen Wittfrau nicht wirklich vornehme Leute. Die Bedienung der Mieter oblag Winnie. Auch an Winnie waren Spuren jener französischen Abstammung zu bemerken, deren die Witwe sich rühmte. Sie zeigten sich in der ungewöhnlich säuberlichen und kunstvollen Anordnung ihrer glänzend schwarzen Haare. Winnie besaß auch andere Reize, ihre Jugend, volle runde Formen, reine Haut und den Charme ihrer undurchdringlichen Zurückhaltung, die indessen nie der Unterhaltung hinderlich war, welche von Seiten des Mieters angeregt, von ihrer Seite mit gleichbleibender Freundlichkeit geführt wurde. Man muss annehmen, dass Herr Wörlock gerade für diese Reize empfänglich war. Herr Wörlock war ein intermittierender Gast. Er kam und ging ohne ersichtlichen Anlass. Er traf im Allgemeinen ebenso wie die Grippe vom Kontinent her in London ein, allerdings ohne, dass die Presse seine Ankunft vermeldete, und erwies sich vom ersten Augenblick an als schwere Heimsuchung. Winnies Mutter hielt Herrn Wörlock für einen ganz reizenden Gentleman. Ihre in den unterschiedlichsten Etablissements gesammelte Lebenserfahrung hatte die gute Frau auf ihre alten Tage mit einem Idealbild des Gentleman versorgt, das sich an den Besuchern sogenannter Clubzimmer orientierte. Diesem Ideal kam Herr Wörlock nahe. Ja, er erreichte es. Das Logierhaus sollte aufgegeben werden. Es scheint, als habe man seine Fortführung für unpassend gehalten. Es hätte eine Last für Herrn Wörlock bedeutet. Es hätte der Wahrnehmung seiner anderen Geschäfte im Wege gestanden. Was das für Geschäfte waren, erklärte Herr Wörlock nicht. Doch nach seinem Verlöbnis mit Winnie machte er sich die Mühe, am Vormittag aufzustehen, die Treppe zum Untergeschoss hinabzusteigen und sich im Frühstückszimmer Winnies Mutter angenehm zu machen, welche dort ihr unbewegliches Dasein führte. Er streichelte die Katze, schürte das Feuer und ließ sich sein Mittagessen servieren. Er kehrte der hier waltenden recht dumpfen Behaglichkeit etwas später mit offenkundigem Bedauern den Rücken, blieb aber nichtsdestoweniger bis in die frühen Morgenstunden aus. Er erbot sich niemals, wie das einem so netten Herrn doch angestanden hätte, Winnie ins Theater zu führen. Des Abends war er beschäftigt. Seine Tätigkeit sei, so hatte er Winnie einmal mitgeteilt, in gewisser Weise mit Politik verquickt und sie werde seinen politischen Freunden mit großer Liebenswürdigkeit zu begegnen haben. Daraufhin hatte sie ihn mit ihrem unergründlichen Blick fest angesehen und geantwortet, das wolle sie selbstverständlich tun. Welche weiteren Eröffnungen er ihr über seine Tätigkeit gemacht haben mochte, wusste Winnies Mutter nicht zu sagen. Das junge Paar übernahm sie mitsamt dem Ameublement. Das schäbige Äußere des Ladens überraschte sie. Die Übersiedlung vom Belgravian Square in die enge Gasse von Soho wirkte sich nachteilig auf den Zustand ihrer Beine aus. Diese nahmen einen ungeheuerlichen Umfang an. Andererseits empfand sie dankbar, dass ihr alle materiellen Sorgen abgenommen wurden. Die schwerfällige Gutmütigkeit ihres Schwiegersohnes weckte in ihr ein Gefühl absoluter Geborgenheit. Die Zukunft ihrer Tochter war ganz offenbar gesichert, und selbst ihres Sohnes Stevie wegen brauchte sie nicht länger mehr in Sorge zu sein. Sie hatte sich nicht verbergen können, dass er eine schreckliche Last war, der arme Stevie. Doch angesichts der warmen Liebe, die Winnie ihrem schwächlichen Bruder entgegenbrachte und in Anbetracht der Güte und Großmut, die Herr Wurlock an den Tag legte, kam sie zu der Überzeugung, dass der arme Junge in dieser rohen Welt nun ein geschütztes Plätzchen gefunden habe, und im tiefsten Herzen war es ihr wohl ganz recht, dass die Wurlocks keine eigenen Kinder hatten. Da Herr Wurlock diesen Umstand mit völligem Gleichmut hinzunehmen schien und da Winnie in ihrem Bruder ein Objekt besaß, auf das sie eine Art mütterliche Liebe richten konnte, kam ihre Kinderlosigkeit letzten Endes dem armen Stevie zugute. Es hatte nämlich mit dem Jungen seine Schwierigkeiten. Er war zart und hätte eben dieser Zartheit wegen sogar recht angenehm ausgesehen, wäre nicht seine blöde, herabhängende Unterlippe gewesen. Unter unserem ausgezeichneten System der allgemeinen Schulpflicht hatte er trotz der wenig für ihn einnehmenden, hängenden Unterlippe das Lesen und Schreiben erlernt. Als Laufjunge hatte er jedoch keine großen beruflichen Erfolge aufzuweisen gehabt. Er vergaß seine Aufträge. Der fesselnde Anblick von streunenden Hunden und Katzen, denen er durch enge Gassen in übelriechende Hinterhöfe folgte, lächerliche Vorfälle auf den Straßen, die er lange offenen Mundes betrachtete, verleiteten ihn zum Nachteil seiner Arbeitgeber, vom Pfade der Pflicht abzuirren. Eines nebligen Nachmittags ertappte man ihn dabei, wie er in Abwesenheit seines Chefs auf der Treppe Feuerwerkskörper zur Explosion brachte. In schneller Folge zündete er da Knallfrösche, römische Räder, ja schwere Böller, und diese Angelegenheit hätte sehr wohl ernste Folgen haben können. Im ganzen Gebäude entstand eine schreckliche Panik. Es hielt schwer, die Motive für diese originelle Unternehmung zu entdecken. Erst viel später gelang es Winnie, ein wirres, nebelhaftes Geständnis von ihm zu erlangen. Es scheint, dass zwei Laufjungen aus dem gleichen Gebäude ihm so lange mit Geschichten von Ungerechtigkeit und Unterdrückung zugesetzt hatten, bis sein Mitgefühl sich schließlich zu diesem Ausbruch getrieben sah. Auch der Anblick gestürzter Pferde, die damit einhergehende Grausamkeit und das herzergreifende Mitgefühl, das er dabei empfand, fesselten seine Aufmerksamkeit und veranlassten ihn gelegentlich dazu, schrille Schreie auszustoßen, die von den Zuschauern, welche sich nur ungern im genüsslichen Anblick dieses Nationalschauspiels von Äußerungen des Mitleids stören ließen, missfällig aufgenommen wurden. Wenn Stevie bei solchen Gelegenheiten von gewichtiger, schützender Polizistenhand weggeführt wurde, stellte sich mehr als einmal heraus, dass der arme Junge nicht mehr wusste, wo er wohnte. Es jedenfalls vorübergehend vergessen hatte. Eine rau gestellte Frage brachte ihn zum Stottern, ja zum Verstummen. Wenn ihn etwas Unerwartetes erschreckte, begann er grässlich zu schielen. Er hatte jedoch niemals Anfälle, was doch ein Trost war, und vor den Temperamentsausbrüchen seines Vaters konnte er sich in seiner Kindheit stets hinter den kurzen Röcken seiner Schwester Winnie in Sicherheit bringen. Später oblag es Stevie, in der im Souterrain gelegenen Küche Geschirr zu waschen und die Stiefel der Logiergäste des Hauses zu putzen. Solche Tätigkeit eröffnete ganz augenscheinlich keine großen Zukunftsaussichten. Gelegentlich erhielt er von einem der Herren einen Schilling Trinkgeld. Als großzügigster Logiergast erwies sich Herr Wörlock. Insgesamt jedoch ergaben sich daraus weder Aussichten noch nennenswerter Gewinn. Und als Winnie ihre Mutter von ihrem Verlöbnis mit Herrn Wörlock unterrichtete, konnte diese sich nicht enthalten, mit einem Seufzer und einem Blick auf die Spülküche Spekulationen über den weiteren Werdegang des armen Stevie anzustellen. Es zeigte sich jedoch, dass Herr Wörlock bereit war, Stevie zusammen mit der Mutter seiner Frau und den Möbeln zu übernehmen, die das gesamte sichtbare Vermögen der Familie darstellten. Herr Wörlock nahm alles, wie es ging, und stand an seine breite, gutmütige Brust. Die Möbel verteilte man so zweckdienlich wie möglich über das ganze Haus, während Frau Wörlocks Mutter auf zwei nach hinten gehende Zimmer im Parterre beschränkt wurde. In einem von diesen schlief der glücklose Stevie. Um diese Zeit war ein dünner Flaum auf seinen Wangen erschienen und verwischte wie ein goldener Nebel die scharfe Kontur seines kleinen Unterkiefers. Folgsam und in blinder Liebe ging er der Schwester bei ihren häuslichen Verrichtungen zur Hand. Herr Wörlock war der Ansicht, dass ihm Tätigkeit nicht schaden könne. Seine Freizeit brachte er damit zu, mit Hilfe von Zirkel und Bleistift Kreise auf Papier zu malen. Diesem Zeitvertreib widmete er sich mit großem Fleiß, tief über den Küchentisch geneigt, beide Ellenbogen auf die Platte gestützt. Durch die geöffnete Tür, die vom Laden ins Wohnzimmer führte, warf Winnie seine Schwester ihm von Zeit zu Zeit einen mütterlich wachsamen Blick zu. 2. Solcher Art also waren das Haus, die Wohngemeinschaft und das Geschäft beschaffen, von denen sich Herr Wörlock um 10:30 an jenem Morgen auf seinem in westliche Richtung führenden Wege entfernte. Für ihn war die Stunde ungewöhnlich früh. Seine ganze Person hauchte den Zauber einer fast tauigen Frische aus. Er trug seinen blauen Überzieher offen, seine Stiefel waren blank, die frisch rasierten Wangen glänzten förmlich und selbst die von schweren Lidern bedeckten Augen entsandten, von ungestörtem nächtlichen Schlummer erquickt, geradezu muntere Blicke. Kutschen rollten vorüber, meist offene Zweispänner, gelegentlich auch eine mit Raubtierfell ausgeschlagene Victoria-Chaise, über deren heruntergeklapptem Verdeck Hut und Gesicht einer Frau erschienen. Und alles dies wurde überstrahlt vom stechenden Blick der eigentümlichen Londoner Sonne, gegen die sich nichts weiter einwenden ließ, als dass sie blutunterlaufen aussah. Sie hing mit der Miene gewissenhafter und wohlwollender Wachsamkeit in mäßiger Höhe oberhalb von Hyde Park Corner. Selbst das Pflaster unter Herrn Wörlocks Füßen nahm in ihrem diffusen Licht eine altgoldene Tönung an, und weder Mauer noch Baum, weder Tier noch Mensch warfen einen Schatten. Herr Wörlock bewegte sich westwärts durch eine Stadt ohne Schatten in einer Atmosphäre aus zerstäubtem Altgold. Rötliche, kupferfarbene Glanzlichter lagen auf Dächern und Mauerecken, auf den Wänden der Kutschen, ja selbst auf dem Fell der Pferde und dem breiten Rücken von Herrn Wörlocks Mantel, wo sie einen stumpfen, rostfarbenen Effekt machten. Herr Wörlock indessen war sich nicht im Mindesten bewusst, rostig zu sein. Durch das Parkgitter erschaute er beifällig die handgreiflichen Beweise von Reichtum und Überfluss dieser Stadt. Alle diese Menschen waren schutzbedürftig. Schutz ist das dringlichste Verlangen von Reichtum und Überfluss, also mussten sie geschützt werden, sie und ihre Pferde, ihre Kutschen, ihre Diener und Häuser. Und auch die Quelle dieses Reichtums im Herzen der Stadt, im Herzen des Landes musste geschützt werden. Die gesamte soziale Ordnung, die es mit dem gesunden Müßiggang so gut meinte, musste gegen den einfältigen Neid der ungesunden Arbeit geschützt werden. Das war unbedingt erforderlich. Und Herr Wörlock hätte sich bei diesem Gedanken gewiss befriedigt die Hände gerieben, wäre er nicht von Natur aus jeder überflüssigen Anstrengung abhold gewesen. Sein Müßiggang war nicht gesund, doch er sagte ihm außerordentlich zu. Er war sogar zu faul, ein Demagoge oder ein Arbeiterführer zu werden. Das alles machte zu viel Mühe. Er sehnte sich nach einer perfekteren Form des Müßigganges. Vielleicht auch war er das Opfer eines in der Philosophie gründenden Zweifels am Nutzen aller menschlichen Bemühungen. Eine derartige Form der Indolenz setzt ein gewisses Maß von Intelligenz voraus. Herr Wörlock ermangelte nicht der Intelligenz. Und im Gedanken an die bedrohte Gesellschaftsordnung hätte er vielleicht vor sich hingeblinzelt, hätte die Hervorbringung dieser Äußerung von Skeptizismus nicht eine Kraftentfaltung erfordert. Seine runden, vorquellenden Augen eigneten sich nicht gut zum Blinzeln. Sie waren mehr dazu geschaffen, sich würdevoll und majestätisch zum Schlummer zu schließen. Gemessen und stämmig wie ein Mastschwein schritt Herr Wörlock dahin, wobei er weder befriedigt die Hände rieb noch skeptisch zu seinen Gedanken blinzelte. Seine blinkenden Stiefel traten wuchtig das Pflaster, und er sah ganz so aus wie ein wohlhabender, selbstständiger Handwerker, ein Rahmenmacher oder Schlosser, ein Arbeitgeber im Kleinen. Es soll aber ausdrücklich darauf hingewiesen sein, dass Herrn Wörlocks Äußerem nichts Diabolisches anhaftete. Ehe er nach Knightsbridge gelangte, bog Herr Wörlock nach links ab. Aus dem geschäftigen, lärmenden Verkehr der Hauptstraße, dem Gewimmel schwankender Omnibusse und bespannter Lieferwagen, in den beinahe lautlosen, eiligen Strom der Kutschen. Unter seinem ein wenig in den Nacken geschobenen Hut lag das sorgsam zu ehrbarer Glätte gebürstete Haar. Er hatte nämlich auf einer Gesandtschaft zu tun. Und Herr Wörlock marschierte nun unerschütterlich wie ein Fels, eine Art Gummifels, eine Straße entlang, die recht zutreffend als Privatstraße bezeichnet werden kann. Schließlich führte ihn seine nüchterne Beharrlichkeit auf einen Platz, den er in Richtung auf das Haus Nummer 10 überquerte. Diese Nummer bezeichnete eine prächtige Einfahrt in einer hohen, glatten Mauer zwischen zwei Häusern, von denen eines vernünftig genug die Nummer 9, das andere indessen die Nummer 37 trug. Einer Inschrift allerdings, die in Höhe der Parterrefenster von jener tüchtigen Magistratsbehörde angebracht worden war, die ein Auge auf Londons verirrte Häuser hält, ließ sich entnehmen, dass Nummer 37 zu der hierorts wohlbekannten Porthill Street gehörte. Es war so früh am Tage, dass der Portier der Gesandtschaft bei seinem hastigen Erscheinen noch damit beschäftigt war, in den linken Ärmel der Livree zu fahren. Seine Weste war rot und er trug Kniehosen, aber im Ganzen genommen machte er einen aufgestörten Eindruck. Herr Wörlock, der sich des Vorstoßes gegen seine Flanke bewusst war, wehrte ihn ab, indem er einfach einen Briefumschlag mit dem Wappen der Gesandtschaft vorwies und weiterging. Den gleichen Talisman hielt er auch dem Diener entgegen, der ihm die Tür öffnete und zurücktrat, um ihn in die Halle einzulassen. Herr Wörlock wurde über den Korridor links von der großen, mit Läufern belegten Treppe in ein recht kleines, mit schwerem Schreibtisch und einigen Stühlen ausgestattetes Zimmer geführt. Geheimrat Wurmt, Kanzler der Gesandtschaft, war ziemlich kurzsichtig. Er setzte einen schwarz gefassten Kneifer auf die recht plumpe Nase und schien von Herrn Wörlocks Anblick überrascht. Unter den riesigen Brauen blinzelten die schwachen Augen geradezu rührend hilflos hinter den Gläsern. Er deutete keinen Gruß an, auch Herr Wörlock unterließ das, denn er wusste seinen Abstand zu wahren. Immerhin zeigte eine ganz feine Veränderung des Umrisses von Schultern und Rücken, dass Herr Wörlock unter der endlosen Oberfläche seines Mantels ein wenig die Wirbelsäule geneigt hatte. Das wirkte ehrerbietig und bescheiden. »Ich habe hier einige Ihrer Berichte«, sagte der Bürokrat mit unerwartet sanfter, müder Stimme und presste dabei seinen Zeigefinger nachdrücklich auf das Papier. Er verstummte, und Herr Wörlock, der seine eigene Handschrift sehr wohl erkannt hatte, wartete in fast atemlosen Schweigen. »Wir sind nicht sehr zufrieden mit der Haltung der hiesigen Polizei«, fuhr der andere mit allen Anzeichen geistiger Ermüdung fort. Herrn Warlocks Schultern bewegten sich zwar nicht wirklich, doch brachten sie eine Andeutung von Achselzucken zu Wege, und zum ersten Mal, seit er heute Morgen sein Heim verlassen hatte, öffnete er die Lippen. »Jedes Land hat seine eigene Polizei«, versetzte er philosophisch. Als der Beamte der Gesandtschaft ihn jedoch unbeeindruckt anzublinzeln fortfuhr, fühlte er sich bemüßigt hinzuzufügen, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass ich nicht die Möglichkeit habe, auf die hiesige Polizei einzuwirken. Erwünscht wäre, fuhr der Aktenmensch fort, ein Vorfall, der die Wachsamkeit der Polizei gewissermaßen anregen würde. Die überall zu beobachtende Nachsicht der Gerichte und das gänzliche Fehlen von Unterdrückungsmaßnahmen in diesem Lande sind eine Schande für Europa. Im Augenblick wäre eine Steigerung der Unruhe, der Gärung erwünscht, die doch zweifellos zu verzeichnen ist. »Zweifellos, zweifellos«, unterbrach Herr Warlock in einem tiefen, achtungsvollen, volksregender Bass, der so sehr von dem Ton abwich, in dem er zuvor gesprochen hatte, dass sein Gesprächspartner ungemein überrascht war. »Sie hat gefährlichen Umfang angenommen. Meine während der vergangenen 12 Monate eingereichten Berichte machen das eindeutig klar.« »Die Zustände, die Sie in Ihrem Bericht beschreiben, werden von uns als gegeben angenommen. Gäbe es sie nicht, hätten wir keinen Grund, sie zu beschäftigen. Wir wollen keine Schriftstücke sehen, sondern Taten, gewisse bedeutsame Taten, ich möchte fast sagen, bedrohliche Taten. Ich brauche gewiss nicht zu betonen, dass alle meine Bemühungen diesem Ziel gelten sollen«, sagte Herr Warlock in seinem üblichen gedämpften Gesprächston, und so überzeugend wie möglich. Er war irritiert, weil er sich unablässig von den wachsamen Augen hinter den blitzenden Gläsern angestarrt fühlte. Er verstummte also und vollführte eine Geste unbedingter Ergebenheit. Das nützliche, fleißige, wenn auch weithin unbekannte Mitglied der Gesandtschaft sah aus, als sei ihm ein ganz neuer Einfall gekommen. »Sie sind recht korpulent«, sagte er. Diese Bemerkung, eigentlich physiologischer Art und mit dem bescheidenen Zögern eines Beamten vorgetragen, der mehr von Tinte und Papier versteht als von den Anforderungen des praktischen Lebens, traf Herrn Warlock wie eine Beleidigung. Er trat einen Schritt zurück. »Wie geruhten Sie zu sagen?« stieß er heiser und empört hervor. Dem mit der Führung des Gesprächs betrauten Kanzler wurde es offenbar zu viel. »Es wäre vielleicht besser«, sagte er, »wenn Sie sich zu Herrn Wladimir begeben. Ja, ganz gewiss, das wäre das Beste. Bitte warten Sie hier«, setzte er hinzu und schritt geziert hinaus. Herr Warlock strich sich übers Haar. Auf seiner Stirn waren kleine Schweißtropfen erschienen. Er durchschritt den Korridor, der von nur einer Gaslampe erhellt war, erstieg eine Wendeltreppe und betrat den hellen, freundlichen Flur im ersten Stock. Der Diener stieß eine Tür auf und trat beiseite. Herr Warlock spürte einen dicken Teppich unter den Füßen. Das Zimmer war geräumig und wies 3 Fenster auf. Ein junger Mann mit glatt rasiertem, großflächigem Gesicht, der hinter einem riesigen Mahagoni-Schreibtisch in einem bequemen Sessel saß, sagte auf Französisch zu dem mitsamt seinen Akten im Abgehen begriffenen Gesandtschaftskanzler, »Sie haben ganz recht, mon cher, er ist fett, das Vieh.«